Hallo Christian. Ja, ich habe jetzt gestern, nachdem wir uns geschrieben hatten, mal ganz kurzfristig bei Amazon mir ein Headset bestellt. Hab mal so geschaut auf den Podcast-Seiten und den Amazon-Wunschzetteln von den Leuten, die ich ganz gerne höre, und habe beim Planet Kai ein Kopfhörer-Headset gefunden von Sennheiser. Und das habe ich mir jetzt gekauft mit einem USB-Anschluss, ist vorhin gekommen und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich erstmal eine Probeaufnahme und die werde ich dir dann zuschicken per Mail und du kannst mir aber ja mal zurückschreiben, wie das geklungen hat, ob das so okay ist qualitätsmäßig oder ob ich da was verbessern muss, denn ich habe das Problem, dass ich ganz gerne zu schnell rede. Und deswegen dann manchmal ein paar Silben verschlucke. Jetzt muss ich mich natürlich bemühen, das nicht zu tun. Das mache ich jetzt. Aber naja, ich weiß nicht, ob das halt so hundertprozentig funktioniert. Ja. Und soll es erstmal genug sein? Ich schicke dir das jetzt mal und freue mich, von dir wieder zu hören. Mach's gut. Liebe Grüße aus Gießen, Oberhessen, der Uli.